Leichen verbluten. Eisige Hände lösen sich, reißen sich los, zittern vor Verbitterung, verraten. Deine Worte zählen nichts mehr. Empfindsam und als offene Wunde hab ich deine Schläge empfangen. Das gleiche Blut verbindet uns nicht mehr. Heim, fremd sind wir uns geblieben. Niemals fühlten wir ehrlich etwas füreinander. Dein Gift verliert an Wirkung. Denn ich begreife, dass unsere Bruderschaft nur eins war. Ein zerbrechlicher Wunschtraum, den du an die Wand geschleudert hast. So wuchtvoll, dass er starb. Mit Tränen erstickten Schmerzen der Wortlosigkeit. Verbluten. Eisige Hände lösen sich, reißen sich los, zittern vor Verbitterung, verraten. Deine Worte zählen nichts mehr. Empfindsam und als offene Wunde hab ich deine Schläge empfangen. Das gleiche Blut verbindet uns nicht mehr. Fremd sind wir uns geblieben. Niemals fühlten wir ehrlich etwas füreinander. Dein Gift verliert an Wirkung. Denn ich begreife, dass unsere Bruderschaft nur eins war. Wunschtraum, den du an die Wand geschleudert hast. So wuchtvoll, dass er starb.